Und Jahwe sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, da ich ihn doch zu gering geachtet habe, König über Israel zu sein? Fülle dein Horn mit Öl und mache dich auf den Weg, ich sende dich zu dem Bethlehemiten Ise, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel erwiderte, wie kann ich hingehen? Wenn Saul davon hört, wird er mich umbringen. Jahwe aber gebot, nimm eine junge Kuh mit und sage, Jahwe zu opfern, komme ich. Und lade den Ise zum Opfermahl. Ich selbst werde dir dann mitteilen, was du tun sollst, und zwar sollst du mir den Salben, den ich dir nennen werde. Samuel sät, was Jahwe geboten hatte. Und als er nach Bethlehem kam, gingen ihm die Vornehmsten der Stadt unterwürfig entgegen und fragten, bedeutet dein Kommen Gutes? Er antwortete, jawohl. Jahwe zu opfern, komme ich, heiligt euch und kommt mit mir zum Opfermahl. Sodann heiligte er Ise und seine Söhne und lud sie zum Opfermahl. Als sie nun kamen und er den Eliab erblickte, dachte er, sicherlich steht hier vor Jahwe sein Gesalbter. Jahwe aber sprach zu Samuel, achte nicht auf sein Aussehen und seinen Hohnewuchs, denn ich habe ihn nicht gewürdigt. Denn Gott sieht nicht das an, worauf der Mensch sieht auf den Augenschein, Jahwe aber sieht auf das Herz. Da rief Ise den Abinadab und führte ihn Samuel vor. Aber er erklärte, auch diesen hat Jahwe nicht erkoren. Da führte Ise den Sammer vor. Aber er erklärte, auch diesen hat Jahwe nicht erkoren. Da führte Ise Samuel seine 7 Söhne vor, aber Samuel erklärte Ise, diese hat Jahwe nicht erkoren. Da fragte Samuel Ise, sind das die jungen Leute alle? Er entgegnete, es fehlt noch der Jüngste, der hütet die Schafe. Samuel gebot Ise, sende hin und lass ihn holen, denn wir setzen uns nicht, bevor er herkommt. Da sandte er hin und ließ ihn kommen, und er war rötlich, mit schönen Augen und wohlgebildeter Gestalt. Da befahl Jahwe, auf! Salbe ihn, denn dieser ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn in Gegenwart seiner Brüder. Da kam der Geist Jahwes über David von dem Tage an und weiterhin. Samuel aber brach auf und begab sich nach Rama. Nachdem nun der Geist Jahwes von Saul sich zurückgezogen hatte, quälte ihn ein von Jahwe ausgesandter böser Geist. Da machte Sauls Umgebung diesen Vorschlag, da dich einmal ein böser Gottesgeist quält, so darf unser Herr nur gebieten, deine Sklaven stehen zu deiner Verfügung und werden einen Mann suchen, der ein kundiger Zitherspieler ist, wenn dann der böse Gottesgeist über dich kommt, und er spielt, so wird es dir besser werden. Saul erwiderte seiner Umgebung, seht euch für mich nach einem Manne um, der ein geschickter Saitenspieler ist, und bringt ihn mir her. Da nahm einer von den Dienern das Wort und sprach, ich habe da einen Sohn des Bethlehemiten Ise gesehen, der ist des Saitenspiels kundig, ein tüchtiger Mann und kriegsgeübt, dazu des Wortes mächtig und ein Mann von schöner Gestalt, und Jahwe ist mit ihm. Da schickte Saul Boten an Ise und ließ ihm sagen, schicke mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Ise 10 Brotlaibe, einen Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und schickte es durch seinen Sohn David an Saul. Als nun David zu Saul kam und bei ihm Dienste tat, gewann er ihn sehr lieb, so dass er sein Ephenträger wurde. Da schickte Saul zu Ise und ließ ihm sagen, lass doch David in meinen Dienst treten, denn er gefällt mir wohl. So oft hernach der Gottesgeist über Saul kam, griff David zur Zither und spielte, da wurde es Saul leichter und besser, und der böse Geist zog sich von ihm zurück.